Als Fuchs von Neuss bekannt, rote Haare, flink im Lauf, geschickt mit der Hand, ein schneller Griff in die Tasche, ein kühner Stiebitz. Mein Kopf ist voll und vom Mund frisch im Witz. 1475, die Lage war fatal, Burg und Held Neuss umzingelt mit Truppen aus Stahl. Drinnen knurrt der Magen, draußen steht das Heer, die Speicher sind leer, die Hoffnung wiegt schwer. Doch wenn nichts bleibt außer Mut und Spott, dann kommt mein Kopf auf Touren flott. Noch eine Kuh. Mehr war nicht da, doch hab ich einen Plan. Na klar! Die Wächter auf der Mauer seufzen schwer, da grinse ich breit. Hey, hört mal her! Wir führen diese Truppen an der Nase herum, denn Neusser sind alles doch sicher nicht dumm. Mein Plan war verrückt, doch er hat allen gefallen, und so startete der schönste Streich von allen. Muh, muh, auf der Mauer Gunnar schaut genau, gestern braun, heute weiß, morgen vielleicht blau. Mal führ ich sie, mal du, mal klein und mal groß, nur eine einzige Kuh, doch der Spott ist riesengroß. Muh, muh, die Belager staunen stumm, Neuss hat Kühe ohne Ende überall herum. Zählt nur weiter, zählt euch dumm, es ist dieselbe Kuh, doch wir färben sie nur um. Ich führ die Kuh vor, gestriegelt und schick, dann kommt der Jakob mit dem nächsten Trick. Wir färben sie mit Kalk, mit Asche und mit Ruß und schicken sie hoch mit nem frechen Gruß. Schon wieder ne neue, ruft der Feind aus dem Feld. Die haben noch Fleisch und die haben noch Geld. Wir wechseln die Jacken, die Hüte, den Gang. Die Kuh wird zur Legende die nächsten Tage lang. Kein Schwert wurde hoben, kein Blut ist geflossen, doch Zweifel sind tief in ihre Köpfe geschossen. Die Kuh sagt viel mehr als 10.000 Speere, wenn sie auf der Mauer spaziert und so freut ihm zur Lehre. Karl runzelt die Stirn, sein Feldzug der lahmt, nur wegen einer Kuh, wer hätte das geahnt? Die List gelingt, ganz Neuss lacht mit, wir Kinder ziehen Parade auf, mit weißem Spott und frechem Schritt. Mau, mau. Auf der Mauer 1, 2, 3, welche Farbe ist wohl heute dabei? Rot, grau, weiß, wer weiß das schon? Wir spielen Krieg mit Illusion. Mau, mau. Hörst du das Gelächter? Neuss bleibt stehen. Und ihr werdet schwächer. Eine Kuh, ein Witz, ein Ziel. Wir halten durch mit Fantasie und Spiel. Hunger? Ja! Angst? Mein Schwein! Und was tun wir? Lachen! Denn Lachen lässt die Hoffnung erwachen. Pinsel her! Ja! Farbe drauf! Klar! Wir halten den Feind zum Narren. Später. Die Flaggen sind fort. Neuss steht noch immer als stolzer Ort. Die Kuh ist Geschichte, der Hunger vorbei. Doch wir feiern noch immer die bunte Betrügerei. Wenn dir gar nichts mehr bleibt außer Verstand im Kopf, dann nutz ihn doch. Na los, du Tropf. Ich bin Tibor, der Fuchs im Staub. Und dieser Kuh, der hat man's geglaubt. Mu, mu, auf der Mauer jetzt und hier. Eine Kuh schreibt Geschichte. Glaubt es mir, nicht mit Muskeln, nicht mit Macht, sondern mit Witz, über den jeder lacht. Muh, muh. Merkt euch diesen Trick, wenn alles fehlt.